Willkommen bei Agora, dem Podcast-Format von Agora Hamburg. Wir laden regelmäßig zu spontanen Diskussionen an öffentlichen Orten in Hamburg ein. Leute bringen eigene Themen mit und die Ergebnisse könnt ihr dann hier hören. Das Ganze gibt's auch auf YouTube mit Video, Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß! Oh, ja, da ist voll die Sonne im Gesicht, ne? Ja, ist gut. Erstmal moin, ne? Ja, moin auch für dich. Herzlich willkommen bei Agora. Ich bin Nathan. Ich bin Kamar. Kamar? Kamar, ja. Alles klar. Ja, herzlich willkommen, Kamar. Was ist unser Thema? Worüber reden wir? Mein Thema ist Schulabschlussarbeiten, die wir dieses Jahr schreiben. Also, dieses Halbjahr. Ah ja, okay. Ja, cool. In der 9. Klasse. In der 9. Klasse schreibt man, fängt man ja mit Schulabschlussarbeiten an. Mhm. Man muss ESA schreiben, von den 9. auch zu den 10., also auf die 10. zu kommen. Mhm. Ja, und dann gibt es ja MSA, mittlerer Schulabschluss. Ja, ich frage mich, warum das eigentlich nötig ist. Weil wir sowieso ja arbeiten eigentlich schreiben. Ja. Okay. Wir schreiben ja sowieso Arbeiten. In dem ersten Halbjahr, zweiten Halbjahr, so normale Arbeiten. Warum müssen wir diese ESA schreiben, also erster Schulabschluss, warum ist das nötig? Okay, dann muss man einmal kurz das vollständig erklären. Das heißt, ihr habt normale Hausarbeiten sozusagen, die ihr eh schreibt, so wie immer. Und ESA sind auch Arbeit, also auch Klausuren, oder? Ja, was man so am Ende schreibt, was am Ende bewertet wird. Erstmal von den Lehrern korrigiert mit einer von der Start nach. Wissen Sie? Also ja. Wirklich was ernst, was man so ernst nimmt. Im Gegensatz zu allen anderen Arbeiten. Ja, zwar bin ich heute mit meiner Familie hier, aber bin richtig gestresst. Wissen Sie, bald arbeiten. Schon Mittwoch bei mir, ESA Englisch. Okay. Ja. Und die Frage ist, warum man diese Arbeiten zusätzlich zu normalen Arbeiten schreiben muss oder warum man sie überhaupt schreibt? Oder? Ja, warum überhaupt? Ja, wenn wir sowieso normale Arbeiten schreiben. Also wir schreiben ja sowieso normale Arbeiten. Wissen Sie, was ich meine? Warum ist diese Schulabschlussarbeit so nötig? Aber, okay. Ist die denn irgendwie länger oder schwieriger oder so? Schwieriger, länger, 3 Stunden lang mit der Zeit. Ah, ja, okay. Wissen Sie, was ich meine? Diese erste Schulabschluss. Ja, ich glaube, ich habe die tatsächlich nicht geschrieben. Ich habe nur Abitur geschrieben. Das hat noch anders funktioniert. Jetzt kommt aufs Gleiche raus. Das ist ja halt eine längere Arbeit, wie man mehr Zeit hat. Ne? Okay, warum schreibt man die statt einer normalen Arbeit? Oder warum schreibt man die überhaupt? Ja. Also du hast ja schon gesagt, du kannst mich auch duzen, wenn du möchtest. Ne? Also, du hast ja eigentlich aber schon gesagt, wofür die sind. Ne? Was entscheidet sich dadurch? Also, was entscheidet sich dadurch? Wir werden ja doch sowieso gut benutzt. Also nicht gut benutzt, aber ich meine, wir werden doch sowieso gut benutzt. Ja. In den normalen Arbeiten. Ja. Warum ist diese Schulabschlussarbeit nötig? Wissen Sie, was ich meine? Ich glaube ja. Ja. Vermutlich, also du hast ganz einfach noch was anderes gesagt. Also was erlangst du, wenn du diese Arbeit bestehst oder so? Was bringt das? Ja, was bringt das? Nee, aber du hast mir vorhin schon eine Antwort gegeben. Ich weiß sie nur nicht mehr. Also, okay, andersrum. Wenn du durchfällst, ja. Was passiert dann? Was ist das Problem? Was darfst du dann nicht mehr? Oder was? Nein, dann muss ich wiederholen. Entweder 9. wiederholen oder Berufsschule. Okay, das heißt, und wenn du bestehst, dann musst du... Dann gehe ich auf die 10. Genau, die 10. an deiner Schule, ne? Ja. Sozusagen. Genau, das heißt, es ist so ein Ausleseprozess, so ob du halt den Bildungsweg, auf dem du gerade bist, weitergehst oder auf die Berufsschule gehen musst oder sonst, wenn man halt mehrfach durchfällt, ne? Das heißt, es ist einfach so ein Aussieben wahrscheinlich, wer ist hierfür geeignet und wer nicht, ne? Irgendwie. Ja. So, und warum man die, warum die speziell strukturiert ist, ich würde davon ausgehen, dass es halt, weißt du, wenn du die bestehst, dann darfst du ja, also du darfst zwar auf deiner Schule bleiben, aber du dürftest ja auch auf jede andere Schule, die wie deine Schule ist, ne? Und wenn du die nicht bestehst, dann darfst du auch auf diese ganzen anderen Schulen, die wie deine Schule sind, nicht mehr und du müsstest halt auch in die Berufsschule gehen, ne? Das heißt, warum man diese spezielle Arbeit braucht, ist wahrscheinlich, weil das sozusagen zentral und sozusagen gleichwertig sein muss, ne? Alle Schüler in der 9. Klasse schreiben die oder so. Und wenn du dann irgendwo auf eine andere Schule wechselst, dann wissen die, du hast diesen Abschluss und du bist also hierfür geeignet oder wie auch immer man das ausdrückt. Ne? Also, das heißt, wenn dein Lehrer einfach eine Hausarbeit entwirft, eine Klassenarbeit entwirft und du die schreibst und da eine bestimmte Note drin kriegst, dann weiß ja sozusagen die Stadt, also dann weiß das große System, weiß ja dann gar nicht, wie schwer die Arbeit war, wie verlässlich die ist. Ne? Also, das heißt, wahrscheinlich brauchen die eine Arbeit, die sozusagen irgendwie zentral entworfen ist. Ja, das ist ESA. Genau, wo alle Schüler die gleiche Arbeit schreiben, sodass sie so einen objektiven Vergleich haben. So, weißt du, dass deine Eins, die du natürlich dann schreibst, genauso viel wert ist, genauso viel über deinen Wissen aussagt oder wie auch immer, wie wenn jemand an einer ganz anderen Schule eine 1 schreibt. Ich finde es aber, das stresst uns als Schüler. Also zwar, ich werde als, also ich habe Abi noch, weil ich schlau bin. Gut, dazu zu sagen, ja. Ich will trotzdem ESO schreiben. Finde ich besser. Dann habe ich wenigstens einen Schulabschluss. Also ESO, wissen Sie? Man kann auch überspringen. Also überspringen, ja. Aber ich will nicht. Weil, was, wenn ich MSA nicht schaffe? Auch wenn ich Abi habe. Und ich vertraue mir auch nicht. Also ich vertraue mir selbst nicht. ESO zu schaffen, ich habe richtig Angst. Bis bald. Also Englisch kann ich schaffen, aber Mathe gar nicht. Ihr Lieblingsfach. Ja, Mathe ist halt mein Hassfach so. Ja, hey, ne? Also, ich mag Mathe eigentlich, also ich mag so Knobelaufgaben, wissen Sie? Aber Mathe macht Spaß, wenn man es checkt. Ja. Bei mir im Fall, ich check Mathe nicht. Und dann ist es einfach doof. Mit Klasse, mit Term, mit Brüch, also Brüche schon sowieso immer, aber das wird immer schwieriger und schwieriger und dann kommt man auch nicht mehr mit. Ja, klar. Ja, ist richtig schwer. Aber also, die Frage ist dann, warum man das überhaupt schreiben muss? Also, warum du es nicht? Aber du hast dich doch entschieden, das zu schreiben, wenn ich dich verstanden habe. Du möchtest ja lieber. Weil ich mir nicht vertraue. Also ich weiß nicht, ob ich MSA schaffe. Ja, genau. Das heißt, du willst sozusagen absichern. Ja, absichern. Ja, verstehe ich. Aber dann, also. Dann bin ich mir sicher, ob ich deine letzte Frage verstehe. Also, was genau. Natürlich möchtest du nicht schreiben in dem Sinne, dass du freie Entscheidung hast, ne? Oder ist die Frage grundsätzlich. Ich wollte meinen Schirm oder sowas. Ist die Frage grundsätzlich, warum man überhaupt Arbeiten schreiben muss und Noten kriegen muss? Oder ist es einfach nur speziell diese Arbeit? Ja, speziell diese Arbeit. Weil Arbeit muss man ja sowieso schreiben. Ja. Auch um es anders zu können. Aber ich meine, wenn wir diese Klassenarbeiten, die wir schreiben, die schreiben wir ja sowieso. Ja, genau. Warum müssen wir diese ESA, also erster Schulabschluss zum Beispiel, also die Abschlussarbeiten schreiben? Das haben sie ja eh weg. Ja, genau. Ja, genau, aber du hattest danach noch eine Frage und ich bin mir nicht sicher, ob ich die verstanden habe. Ich weiß auch nicht, ob du. Ich habe meine Frage vergessen. Okay. Jetzt klang für mich so ähnlich wie die gleiche Frage nochmal, aber du hattest bestimmt irgendeinen anderen Gedanken dabei. Aber naja. Okay, nach der Erklärung, was ist denn. Warum man. Du hattest gesagt, warum man das machen muss, weil das stresst einen ja voll. Ja. Ich glaube, das war die Idee. Ja. Ist das eine andere Frage sozusagen, die durch das, was ich vorher gesagt habe, noch nicht beantwortet ist? Oder ist das. Ja. Okay. Ja, das stresst einen Schüler richtig. Ja, das. Ich bin gerade richtig nicht jetzt gerade. Ja, klar. Aber so grundsätzlich. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist auch echt. Warum? Ja, aber das ist ja fast schon die generelle Frage. Warum macht man das überhaupt? Ne? Also, weil du siehst ja ein, warum diese spezielle Prüfung. In der Form notwendig, also was heißt, du siehst ein, ich hab's dir gesagt und du hast mir dann nicht mehr widersprochen, sagen wir mal so viel. Was meine Idee ist, so warum diese Arbeit notwendig ist und die Arbeit stresst einen ja, also okay, die Arbeit stresst dich wahrscheinlich mehr, weil mehr davon abhängt, gefühlt, oder weil sie halt mehr. Also es gibt die drei Hauptfächer, ne? Ja, genau. Deutsch, Englisch und Mathe. Ja. Am meisten habe ich Angst bei Mathe. Ja. Ja, ich glaube bei jedem aus meiner Klasse. Ja. Ja. Und zwar kriegen wir ein Zettel, wo die Formeln draufstehen, aber trotzdem, ich kann mit Formeln nicht umgehen. Mathe ist nicht mein Ding. Ich sag's Ihnen, Mathe ist nicht. Also ich weiß nicht, wie Mathe geht, wie es Mathe ist. Mathe macht Spaß, wenn man es versteht, weil ich mag schon zu knobeln und so, aber nur wenn ich das verstehe. Logischerweise, sonst kommt man ja auch irgendwie nirgendwo hin. So, ja, genau. Sitzt man davor und passiert nichts. Ja, genau, aber ja, also. Es stresst wahrscheinlich, weil halt was davon abhängt, so, und die müssen halt irgendwie, also, was heißt müssen sie, ne, aber die Leute wollen halt irgendwie entscheiden, welche Schüler für welche Schule geeignet sind, sozusagen, ne? Schätze ich mal. Und ich glaube, sobald man das alles akzeptiert, also, es ist doof, dass man dadurch gestresst wird, man könnte es natürlich auch generell kritisieren, aber wenn du damit an sich das alles einsiehst und so ungefähr zumindest findest, dass du verstehst, warum das so ist oder so, dann bleibt halt leider nicht viel übrig. Ne? Was macht man mit Stress? Ich kenne Menschen, die Stress haben. Ist vielleicht nicht die beste Lösung. Genau, das ist vielleicht nicht die beste Lösung. Was macht man? Also, aber ich. Du hast eigentlich, stehst doch gar nicht so schlecht da generell, oder? Wie? Also, du kommst eigentlich in der Schule ganz gut klar. So, ist doch okay, oder? Also die Lehrer bewerten mich als AHR-Nun, also Obi-Nun, wie ich mich selbst bewerte. Ja, aber die Lehrer bewerten dich ja auch bei der nächsten Klausur, oder? Also. Ja, also das sind ja auch Schüler, die Arbeiten schreiben. Da wird ja ein bisschen so Schwickzeichen ein bisschen. So, so. Also man weiß ja nie, ob man diese Note jetzt wirklich so verdient hat, ne? Sie wissen, was ich meine, ne? Und dann ist der Stress extra da. Ja, also. Genau. Ja. Ja, ich, also. Es ist halt doof, ne? Also, es kommt darauf an, was man möchte. Ich kann nur so. Und ich habe jetzt natürlich keinen kurzfristigen Tipp, weil, wenn der Stress da ist, dann ist der Stress da, ne? Durchatmen, dir klar machen, was auch immer passiert. Du wirst schon irgendwie klarkommen. Da glaube ich schon dran. Nein, denke ich nicht. Nicht? Was glaubst du, was das Schlimmste ist, was passieren kann? Blackout bekommen. Und was passiert dann? Blackout bekommen. Ja, ja, also was passiert ja, dann? Sieht also, man gar nichts mehr. Ja. Schwarz vor den Augen. Ja, ja, genau. Und was ist die Folge? Also, was für eine Folge ist, dann kann man nicht mehr schreiben. So, dann hat man Stress. Und es wird richtig so gestresst. Man muss ja auch gucken, wie viel Zeit man noch hat. Ja. Und dann schlimmstenfalls, was ist das Schlimmste, was dann passieren kann, wenn man Blackout hat? Dann ist nicht mehr schreiben können. Genau, und dann fällt man durch, ne? Ja, dann beschreibt man die Arbeit nicht. Was passiert, wenn du durchfällst? Dann muss ich wiederholen. Okay. Manche wiederholen oder in die Schule gehen. Ja. Ja. Ist das. Ist, ja? Ja, ist schlimm. Also wir haben so eine Berufslehrerin bei uns, die kam bei uns und hat uns irgendwie so Tipps gegeben. Mhm. Und sie meinte so, versucht Berufsschule die versucht jetzt nicht irgendwie so Berufsschule zu kommen, weil Berufsschule ist nicht so das Beste. Die Frau von der Berufsschule hat euch gesagt, geht nicht auf die Berufsschule. Nein, was denn? So die Frau, so eine Frau, keine Ahnung, sie hat das irgendwie studiert, ne, ich hab vergessen. Und sie meinte so, wir sollen versuchen, nicht so in die Schule zu landen, weil die Schule ist nicht das Beste für uns. Also wir sollen weiter mit Schule machen. Also wir haben ja. gemacht, habe ich gerade gehört. Ja. Und ja. Ja, aber ja. Und dann verstehe ich auch, woher Stress kommt oder so. Also was ich nur glaube ist, es ist eine Sache zu sagen, das ist nicht das Beste, so. Aber es gibt halt so viele verschiedene Menschen und so viele verschiedene Lebenswege. Und so viele Leute haben so viel verschiedenes Zeug gemacht. Und es gibt unglaublich viele Leute, die auf eine Berufsschule gehen oder irgendwas. Also, ich will dich nicht überreden, auf die Berufsschule zu gehen. Was ich machen möchte, ist, dir klar zu machen, wenn du durchfällst. Übrigens, du kannst ja immer noch ein Jahr wiederholen, ne? Wenn du das Richtige. Wenn du durchfällst, dann kannst du ja immer noch wiederholen, ne? Das heißt, du musst nicht. Naja, also wenn du durchfällst, dann hast du nur zwei Alternativen anscheinend. Die Leute wiederholen oder auf die Berufsschule. Hast du da eine Vorliebe? Hast du da eine Vorliebe zwischen den zwei Optionen? Ich würde sagen, besser als Berufsschule. Ich würde eigentlich wiederholen. Ja, genau. Okay. Das heißt, schlimmstenfalls hast du einen Blackout in der Arbeit, du fällst durch und dann musst du vielleicht die Leute wiederholen. Dann verschwendest du vielleicht ein Jahr Lebenszeit. Das Einzige, was ich dir sage, ist, das ist nicht das Ende der Welt. Du willst es nicht, aber du übst ja eh schon. Und du wirst ja dein Bestes geben in der Klausur, oder? Also in der ESA. Ja, ich gebe schon mein Bestes. Geben. Gestern habe ich gelernt vorgestern. Ja, genau. Heute nicht mehr. Das heißt, mein Tipp wäre, mach dir klar, wenn du durchfällst, ist es nicht das Ende der Welt. So, es ergeben sich, das Leben geht weiter. So, vielleicht nicht genau in der Form, wie du es dir erträumst sozusagen. Aber du kommst klar. Und das Leben geht halt irgendwie weiter. Und dann wiederholst du halt die Leute, verschwendest du ein Jahr aus deiner Sicht. Ja, ich habe eine Frage. Ja, klar. Als Sie Abi geschrieben haben, ja. Hatten Sie auch eine Sprechprüfung in Englisch? Englisch war nur mal. Englisch habe ich nur geschrieben. Mündliche Prüfung, ja. Ich bin gerade sehr in Schock, weil wir haben eine Englischprüfung. Also wir haben eine Sprechprüfung. Haben Sie keine Sprechprüfung? Also in der Abiturarbeit selber nicht. Nee. Moment mal, ich habe noch nicht mehr Englisch Abi geschrieben, aber wenn ich es getan hätte. Haben Sie geschrieben? Nee, man könnte ja, glaube ich, man muss zwei Hauptfächer auswählen und dann noch, also so, und dann noch das Vielfach, sonst was. Also, war das früher anders als heute? Das könnte sein, das weiß ich nicht genau. Also ich habe Deutsch und Mathe geschrieben quasi und Englisch musste ich dann nicht mehr. Man musste nur zwei von drei Hauptfächern musste man schreiben. Aber selbst wenn ich Englisch geschrieben hätte, wäre, glaube ich, keine Sprechprüfung bei gewesen, sondern du hättest halt auch wieder ein paar Stunden da gesessen und geschrieben. So wie bei einer Deutscharbeit. Wir haben eine Sprechprüfung. Geht 30 Minuten lang. Ja. Einmal Mediation, wissen Sie? Mhm. Also übersetzt. Ja. Ja, und einmal Monolog und so. Da muss man so eine Präsentation halten. Ah ja. Ja, der Stress halt so richtig. Da denkt man sich ja, warum habe ich im Unterricht nicht zugehört und so. Da. Weil man jetzt abliefern muss, sozusagen. Ja, genau. Ja, ich weiß gar nicht. Englisch war bei mir auch so. Das habe ich. Ich habe ja schon vorhin gesagt, Spanisch war nicht so mein Interessengebiet und Englisch war ähnlich. Also Fremdsprachen lernen hat mich irgendwie nicht so interessiert. Aber bei Englisch war es dann irgendwann so, in der Oberstufe irgendwann, dass ich. Dass es dann voll geklappt hat oder dass es mich voll interessiert hat. Hauptsächlich, weil ich halt dann eh irgendwie privat Filme auf Englisch geguckt habe oder so, ne? Also einfach so in anderen Kontexten einfach auf Englisch Dinge gemacht habe, die mich eh interessiert haben. Und dann hat man sozusagen so nebenbei gelernt. Also wenn es darum geht, ich weiß ja nicht, wie viel Zeit jetzt noch ist, ne? Aber was mir generell voll geholfen hat, Englisch zu lernen, war halt einfach so die Sachen, die dich eh interessieren. Da, viel davon gibt es halt eh auf Englisch mittlerweile, ne? YouTube oder sonst was oder wo auch immer, ne? Weil wir bald Sprichprüfungen haben, ja. Fange ich an, jetzt Englisch zu gucken. Ja, genau. Gestern habe ich zum Beispiel ein wirkliches Buch von Reckless, was eine Lady hat, ne? Ja. Ich habe auch Filme geguckt, alles auf Englisch. Ja. Da habe ich das auch ein bisschen bereut, warum habe ich damit nicht früher angefangen. Also einer aus meiner Klasse, ich sage keinen Namen, einer aus meiner Klasse, ja. Seitdem sie, seit einem Jahr ungefähr, guckt sie nur Englisch, also auf Englisch mit Untertitel Deutsch. Mit Laufe der Zeit guckt sie jetzt, braucht sie jetzt keinen Untertitel mehr, weil sie es schon kann. Das ist sie, und sie meinte auch, Schule hat mir gar nichts gebracht, eine Serie. Ja. Ja, deswegen. Ja, ja, ich glaube, sie hat auch eigentlich ein bisschen recht. In der Schule lernt man nur Vokabeln. Man spricht nicht so wirklich, wissen Sie im Unterricht, ja, ich bin ja mit Freunden auf Deutsch, ja, kein Englisch, ja, sie hat da wirklich recht. Ja, das war bei mir tatsächlich, also das war in meiner Wahrnehmung auch so, das ist halt, Englisch habe ich erst dann wirklich gut gelernt, als ich es halt privat eh gemacht habe, so, weil, ja, also, halt nicht, ich habe mich nicht hingesetzt und gelernt, sondern halt, ne, Serien oder Filme oder sonst was, Englisch geguckt, so, das ist halt diese ganze Übung. Aber ansonsten halt, das kann man auch immer noch machen, einfach irgendwas, was Sie interessiert, auf Englisch lesen und vielleicht irgendwie laut vorlesen oder sowas. Ja, wenn es um eine Sprechprüfung geht, dann hilft Hören ja nicht unbedingt. Also, hilft schon, aber wenn du sprechen willst, dann musst du ja sprechen, um es zu üben, ne? Ja, das stimmt. Ich habe eine sehr wichtige Frage. Ah ja. Es ist wirklich jetzt, ich weiß nicht, was für einen Beruf ich nehmen soll, wenn ich groß bin. Diese Frage frage ich mich seitdem ich so klein war. Also nicht klein, klein, aber seitdem ich nicht ja. Das ist wirklich eine schwierige Frage. Zu wissen, welchen Beruf man nehmen soll. Also wir waren in der Schule auf einer Berufsliste. Wissen Sie, was die Berufsliste ist? Jo. Ja, und dann waren wir so auf verschiedene Berufe so eingeteilt und so zu testen, ob das unser ist, ob unser Stil so sein kann. Zum Beispiel Einzelhandel. Gar nicht meins. Die sagen, ich bin frech. Sorry. Ich bin aber nicht frech. Also mein Vater hat einen Laden. Also kein Laden, aber ich meine, er arbeitet in einem Laden. Ja. Ich war da, hab ein bisschen geholfen, hab ein bisschen geguckt. Ich war mit ihnen so an der Kasse und die meinen, ich bin frech, ich lächle nicht. Und dann denke ich mir so, ja, man kann doch auch nicht immer lächeln, ne? Man hat seine eigene private Dinge manchmal, ne? Ja, klar. Man kann nicht immer lächeln, muss man auch verstehen. Aber ich denke, ich gebe mein Bestes, auf jeden Fall Einzelhandel ist nicht so richtig mein. Das grenzt es ja schon mal ein. Ja, ja. Ich glaube denen eigentlich immer noch nicht, ich finde, ich bin eigentlich so ein nettes Mädchen. Ja. Ja gut, aber... Wenn du Einzelhandel eh nicht magst, dann ist es ja auch egal, oder? Also, Einzelhandel ist eigentlich so. Ja, man muss die ganze Zeit auch stehen, Regale und so, ja. Einordnen und so. Aber ich meine, du hast doch noch ein paar Jahre, oder? Bis du dich wirklich entscheiden musst oder so? Ja, kommt drauf an, wenn ich Berufsschule gehe, wenn ich. Dann musst du schon eine Richtung wählen, ja, ne? Sozusagen. Ich ja, aber sonst schon jetzt eine Richtung haben. Ja, okay, ja, verstehe ich. Also, gar keine? Nein? Ja. Doch, man kann man schon sagen. Als ich klein war, habe ich irgendwie so Anwältin gesagt. Anwältin. Ja, ich wollte, als ich klein war, eigentlich Anwältin werden. Im Laufe der Zeit habe ich bemerkt, wie schwer das eigentlich ist. Ein dickes Buch auswendig zu lernen, das ist wirklich schwer. Ja, Jurastudium, ja. Ja, ja, ja, genau, das muss man auch studieren, das ist richtig schwer. Richtig schwer, also man muss auch schon Abi haben oder so. Ja, ja. Ja, aber, also, bloß weil man irgendwann mal die Idee hatte, das möchte ich später mal werden, also, da ändert sich auch noch viel, sozusagen. Aber jetzt ist es halt, ne, also, muss ja nicht. Oder möchtest du es immer noch? Du hast nur gemerkt, wie schwer es ist. Ich würde es gerne, aber ein bisschen faul. Also, finde ich jetzt ein bisschen so ein langer Weg, wissen Sie? Ja, ja. Ich will auch jetzt kein Ärzte werden, hat nichts für mich. Ja, deswegen, ich finde keine Richtung. Also noch als ich klein war, wollte ich so eine Bauerin werden, weil ich in der Schule Technik habe. Aber jetzt hasse ich Technik, also ich will gar nichts mit Bauerin haben. Oder Designerin, nee, gar nichts. Ich kann auch nicht zeichnen. Meine Hobbys sind eigentlich, also ich habe Hobbys, ich mache gerne. Aber dass ich jetzt irgendwie so in einer Küche arbeite, ist eigentlich auch nichts für mich. Ja, finden Sie, ich habe immer ein Ding, aber es geht nicht weiter. Wie soll ich das erklären? Ja, nee, ich verstehe das. Die Zeit gibt's in der Schule. Ich muss sagen, also ich glaube, auch da wieder, Thema Stress oder so, das klingt doof, aber das findet sich. Also selbst Leute, selbst wenn man in der Schule, bei uns war es halt auch, dass man halt in der Oberstufe ein Profil gewählt hat, sozusagen. Also da ein Profil. Das war quasi so, es gab ein Spanisch-Profil. Ja, genau, ne? Ab der 7. Klasse. Ja, oh, so früh schon. Ja, cool. Ja. Da legt ihr euch aber auch früh fest, genau. Aber ja, es gibt halt auch bei uns... Geht oder Sprache. Ja, genau. Und ich mochte ja, habe ich ja schon gesagt, ich mochte ja Naturwissenschaften. Ich war dann im Chemieprofil. Ja, genau. Aber ich kenne diverse Leute aus dem Profil, die sonst was damit machen oder halt was ganz anderes damit machen. Also selbst diese ganzen Schritte, sich festzulegen, klar, wenn ich irgendwas, dann nimm einfach das, was dich am meisten interessiert. Oder wenn du halt, ne, wenn du den Eindruck hast, das hier könnte was für mich sein, dann halt nimm das. Und wenn es dann nach ein paar Jahren nichts mehr für dich ist, dann geht immer noch eine Kursänderung. Warst du kurz genug? Meinen Sie als Beruf, ne? Wenn ich dieses Beruf schon gespielt habe, dann kann man ja nichts mehr ändern. Nee, das stimmt. Ja. Aber schlimmsten. Da steckt man schon fest. Naja, man kann bestimmt auch innerhalb der Berufsschule immer noch wechseln, theoretisch. Ja, aber man macht ja 3 Jahre Ausbildung, stimmt, ne? Man verliert wahrscheinlich wieder Zeit oder sowas. Ja, genau, aber ganz ehrlich, es ist ganz normal, dass du jetzt noch nicht den Plan hast, was du die nächsten 70 Jahre in deinem Leben machen möchtest, gefühlt, ne? Das ist ganz normal. Wähl halt das, was dir im Moment am besten gefällt, so wo du die meisten Chancen siehst, das könnte was für dich sein. Und wenn du dann feststellst, dass es dir nicht gefällt, musst du halt dich dann wieder entscheiden. Willst du es dann durchziehen und dann danach was anderes noch gucken? Oder willst du das abbrechen, Zeit verschwenden, was anderes anfangen? Das muss man halt alles, aber das geht, das ist jetzt nicht wirklich ermutigend, aber das geht gefühlt nie weg. So, ne? Es ist schwer. Ja, verstehe ich. Verstehe ich vollkommen. Aber ich will auch keine Zeit verlieren lassen. Also jetzt zum Beispiel jetzt 3 Jahre Arzthelferin, also als Ausbildung mache und dann noch nicht mehr so Arzthelferin werden will. Da habe ich schon meine Zeit verschwendet. Das will man ja auch nicht so gerne. Nee, das verstehe ich. Ja. Was wollte ich sagen? Ich bin eher wegen Beruf immer noch. Ja. Ich kann mich nicht entscheiden. Das ist wirklich schwer. Haben Sie auch studiert oder so? Ja. Ja, ich habe in der Oberstufe war ja mein Lieblingsfach Philosophie und ich habe dann Philosophie studiert. Und jetzt gerade, ich schreibe meinen Doktor in Philosophie. Und das ist, da werde ich quasi bezahlt, mehr oder weniger. Das heißt, mir steht dieser Schritt noch viel schlimmer als dir bevor. Noch, weil Philosophie ist auch so ein Fach, wo nicht ganz klar ist. Weißt du, wenn du Jura studierst, wirst du Anwalt. Wenn du Medizin studierst. Habe ich ja in der Schule jetzt in der 9. Klasse. Ja, genau. Man redet da eigentlich nur so über Wissen zum Beispiel, also über oder über schlechtes Gefühl oder so, ne? Über alles Mögliche. Das ist eigentlich ein Reden. Ist das schwer zu studieren? Man redet da eigentlich nur. Wir reden ja gerade schon. Ne? Das passt ja voll. Ja, was heißt schwer zu studieren? Also es ist, im Studium ist es halt nicht so wie Jura oder wie Medizin, dass man so viel auswendig lernen muss und lauter Arbeiten schreibt. Also lauter Klausuren schreibt oder sowas, sondern man schreibt halt ganz viel so Hausarbeiten. Und es ist in dem Sinne schwer, dass man macht Logik, also quasi Mathe mit Sprache so ein bisschen. Ja, macht man so ein bisschen was und sowas. Ja. So, also gibt's halt schon, ne? Sowas gibt es. Das Studium selber ist nicht so schwer. Also man kann da auf jeden Fall sozusagen durchkommen. Das Problem ist, oder das Interessante bei Philosophie ist, es gibt halt dann keinen definitiven Beruf. Ne? Also hast du schon mal eine Berufsausschreibung gesehen, dass jemand einfach Philosoph ist, sozusagen. Ne? Das gibt es nicht so häufig. Das gibt es nicht so viel. Das heißt, was da eher ist, ist, du kannst es leicht studieren, aber wenn du dann fertig bist, dann musst du halt gucken, was du damit machst, genau. Ne? Und das heißt, deswegen mache ich mir steht das auch noch bevor, wenn ich mit meinem Doktor durch bin, darf ich mich auch damit beschäftigen, was will ich machen. Will ich an der Uni bleiben, ne? weiter einfach unterrichten, sozusagen. Oder will ich was ganz anderes machen? Ich habe die Entscheidung auch noch vor mir. Ich bin ehrlich, mir gefällt gar kein Beruf. Also ich kann mich auch nicht entscheiden. Ich weiß, es ist wirklich schwer. Auch an den Lehramts ja schon. Ja, so mehr oder weniger. Es ist wirklich schwer, sich für einen Beruf zu entscheiden. Früher wollte ich auch Polizist Essen werden. Ich aber auch. Nee, jetzt auch nicht. Und dann wollte ich so Feuerwehrfrau. Dann war es mir auch ein bisschen zu beschränkt. Wissen Sie? Ja. Ja, ist wirklich schwer, sich zu entscheiden. Ja, zwei Dinge, die ich dazu sagen kann. Erstens, man kann sich mehr umentscheiden, als es dir vielleicht jetzt gerade, also als es jetzt gerade für dich aussieht. So, also es gibt, wenn du dir verschiedene Leute anguckst, was sie in ihrem Leben gemacht haben, ist häufig so, dass sie, also nicht immer, ne? Es gibt auch Leute, die einfach sich entschieden haben und durchgezogen haben und ihr Leben lang das gemacht haben, was sie am Anfang von sich vorgenommen haben. Aber es gibt auch viele Leute, die zuerst eine bestimmte Idee hatten, in die Richtung gemacht haben, gemerkt haben, doch nichts für mich und gewechselt haben. Das funktioniert auch. Das ist möglich und das machen Leute auch. Und zweite Sache, Beruf ist halt auch nicht alles. Ne? Nee, doch. Es ist ein großer. Macht man ja sein Leben lang, da verdient man sein Geld. Ja, ja, genau. Was, wenn man jeden Tag um 8 Uhr aufsteht, Beruf geht, was ihm nicht so richtig gefällt. Auf jeden Fall, es muss einem sozusagen, auf jeden Fall, es ist ein wichtiger Teil des Lebens sozusagen, aber was ich gesagt habe, es ist nicht alles und das hilft auch. Was, warum ist es nicht alles? Na wieso, du hast ja Freunde, du hast Hobbys immer noch, die du gerne machst. Geld? Nein, nee, genau, aber was ich meine ist, du musst halt was finden, was dir gefällt, so, ne, aber wenn was du halt... Was dir gefällt? Mit Freunden chillen zum Beispiel? Zum Beispiel, mach das doch einfach beruflich. Ja, nein, nein, klar. Nee, was ich nur meine ist, auch wieder... Wenn du später wirklich merkst, ein Beruf gefällt dir überhaupt nicht, dann kannst du immer noch sozusagen die Bremse ziehen und irgendwie umsatteln, irgendwas anderes machen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man das tut. Ich glaube, es ist schlimmer, es ist ideal wäre, du weißt jetzt schon genau, was dir gefällt und dann bleibt das auch so und du willst dein Leben lang genau das machen und du bist zufrieden damit. Aber das ist auch für die, ja genau, einerseits die Leute verändern sich, andererseits das ist für ganz wenige Leute, glaube ich, überhaupt so. Und häufig nicht, du hast dann später andere Interessen oder... Ja, eben, genau. Und das passiert halt auch. Das heißt, ich glaube, das ist ganz normal. Und ich glaube, es ist wichtig, einfach zu wissen, dieser Prozess, der geht auch. So, du bist nicht ganz so festgefahren, wenn du dich jetzt für eine Sache in der Berufsschule entscheidest, bist du nicht ganz so festgefahren, wie du glaubst. Du hast immer noch Möglichkeiten, dich so ein bisschen umzuentscheiden. Und erstmal hast du dann halt quasi erstmal was du arbeiten kannst, womit du dein Geld verdienen kannst. Und wenn du auf dem Level bist, kannst du dich immer noch umschauen und gucken, okay, vielleicht kann ich eine Umschulung machen, vielleicht kann ich. Ne? Also es gibt diese Möglichkeiten. Ja, das stimmt natürlich. Man will immer den einfachen Weg für sich nehmen, aber nee, klappt nicht immer. Ja, aber also, immer das Einfache. Ja, aber genau, aber man kann ja auch nur das Beste tun. Ne? Und was dann passiert, das passiert dann halt. Du kannst jetzt so gut wie möglich dich entscheiden, was dich interessiert. Und wenn du halt noch nicht wirklich weißt, dann musst du halt so ein bisschen raten. Und dann gibt es die Gefahr, dass du dich umentscheiden musst. Aber es ist besser... sich dann später umzuentscheiden, wahrscheinlich, als halt 50 Jahre lang in was zu arbeiten, was du überhaupt nicht möchtest. Ne? So. Ich bin schon ein bisschen gespannt, was ich in der Future nochmal... Ah, sehr schön, du bist vorbereitet auf die Englisch-Sprachprüfung. Zukunft. Zukunft, ja genau. Ich bin schon gespannt auf die Zukunft, was auf mich zukommt, was für einen Beruf ich nehmen werde. Ich bin schon gespannt. Ja. War auch ein bisschen Angst. Also ich habe jetzt schon... Ja. Also Beruf, für mein Alter jetzt ein bisschen, nein, ich bin ein bisschen noch jung. Also es gibt Kinder aus meiner Klasse, die gehen jetzt Berufsschule. Dann habe ich mich so gefragt, wie wollt ihr jetzt schon Ausbildung machen? Ihr seid noch zu jung, also wird schon anstrengend, ne? Wird schon anstrengend. Ja, wird wirklich anstrengend. Jo. Also die sind ja 16 und 15, wissen Sie? Jo. Mit diesem Alter so Ausbildung zu machen, wird ein bisschen anstrengend, ein bisschen viel. Ja, kommt wahrscheinlich darauf an, was einem liegt. Ne? Vielleicht bringt dir das doch voll Spaß, weißt du? Ja. Und Schule bringt überhaupt nicht Spaß. Vielleicht ist Schule dann anstrengender. Ne? Also Anstrengung hängt total viel damit zusammen, wie viel Interesse man hat oder was auch einem leicht fällt. Ne? Es gibt ja verschiedene Typen Menschen und manche sind halt in manchen Sachen voll gut. So, wenn du, keine Ahnung, wenn du irgendwie handwerklich extrem begabt bist oder so und dann eine Handwerksausbildung machst, irgendwas in dem Bereich, kann es ja sein, dass das für die Leute viel angenehmer ist. Und es ist irgendwie anstrengend in dem Sinne, dass es viel zu tun ist. Aber wenn dir das halt Spaß macht, was du tust, dann ist es halt einfacher, ne? Das einfach trotzdem auf die Reise zu kriegen. Das ist ja die Sache. Man muss sich ja einen Beruf oder ein Ding aussuchen, wo man auch so viel Spaß daran hat. Ja, das ist der beste Fall auf jeden Fall. Ja, früher wollte ich ja mit einem Team arbeiten, zum Beispiel. Mit einer Gruppe. Jetzt hat sich das ein bisschen geändert. Ja, ich weiß nicht, was in der Zukunft auf mich zukommt. Das wird sich bestimmt ändern. Ja, ein Schritt nach dem anderen. Erstmal die ESA schreiben. Erstmal ESA, genau. Ich bestehe, Leute. Ich hoffe, ich bestehe. Bitte. Wie gesagt, ne, in Bezug auf Stress, Es ist nicht der Weltuntergang. Es ist nicht der Weltuntergang, wenn du nicht bestehst. Und dann tu einfach dein Bestes und schau, was passiert. Mehr kann man nicht tun, oder? Ich mache auch Mofa-Führerschein. Ah. Und mein Vater weiß nichts davon. Ich will ihn damit überraschen. Meine Mutter weiß nicht, was ich wollte sagen. Ja, nachdem. Dankeschön für diese Diskussion. Hat mir schon ein bisschen geholfen. Hat wirklich ein bisschen geholfen, so dass es nicht so Weltuntergang ist und so. Ja. Dankeschön. Gerne. Oh nein, danke. Ich muss jetzt eh los. Danke fürs Zuhören. Wenn du jetzt selbst Lust bekommen hast, klick dich auf unserer Website zum Session-Kalender durch und komm selbst vorbei. Wenn du das Projekt unterstützen möchtest, schau dir gerne mal unsere Patreon-Seite an. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.